Почему алеманский диалект называют интернациональным? Eine grenzübergreifende Mundart, das Alemannische. Ganz im Südwesten Deutschlands wird ein Dialekt gesprochen, den die Sprachwissenschaftler Alemannisch nennen. Alemannisch ist eine Sprache so international wie kaum eine andere in Europa. Die alemannische Mundart wird aber auch außerhalb Deutschlands in den angrenzenden Sprachräumen geschwätzt. Im Elsass, im österreichischen Vorarlberg, im deutschsprachigen Teil der Schweiz, im Fürstentum Liechtenstein und in einigen kleinen Sprachinseln Norditaliens. Die Mundarten aus diesen Gebieten unterscheiden sich zwar stark voneinander, sind aber trotzdem eng miteinander verwandt. Der Überbegriff des Alemannischen ist noch gar nicht so alt. Johann Peter Hebel hat den Begriff mit seiner 1803 erschienenen Sammlung Alemannische Gedichte erst zum Durchbruch verholfen. Soweit so gut. Wer aber sind oder waren die Alemannen? Sie waren, so viel weiß die Forschung heute, kein einheitliches Volk, sondern eine Art Patchwork-Volk. Eine Vielvölkergemeinschaft, die sich erst in den Jahrhunderten nach Christus im heutigen alemannischen Sprachraum ansiedelte. Das heutige Alemannisch ist eine Mischung aus germanischen Sprachen, keltischen und galloromanischen Sprachresten und Einflüssen aus dem Französischen, dem Italienischen und dem Hebräischen.